Kapitel 2 Hören. Höre zu und ergänze dann. Frauke und Alexander Müller sind die Tochter und der Sohn von Christiane und Andreas Müller. Andreas hat eine Schwester, Sophie. Das ist Frauke und Alexanders Tante. Sie ist nicht verheiratet und hat keine Kinder. Richard und Luise sind die Eltern von Christiane, also die Großeltern von Frauke und Alexander.